Straßen führen heim zu dir, wo ich geh, wo ich steh, nur zu dir. Keine Stunde vergeht, da mein Herz nicht nach dir fleht, und ich seh stets dein Bild vor mir. Straßen führen heim zu dir, wo ich geh, wo ich steh, nur zu dir. Denn bei dir wohnt das Glück, und der Weg zu dir zurück bringt die Erfüllung aller Wünsche mir. Genommen, dachte ich für kurze Zeit, doch ganz anders ist es dann gekommen. Heut bist du unendlich weit. Nun kann ich nicht länger warten, lang genug bin ich allein. Wenn die Blumen blühen im Garten, werd ich endlich bei dir sein. Der Weg zu dir zurück bringt die Erfüllung aller Wünsche mir.